Herkunft. Wo ich Herkunft, sein ein Süden, sein ein Norden aber auch, alle himmelsrichtig, sein ein Relativ. Wo ich Herkunft, sein nur ein Orten, mit frostig Wind von Osten oft. Wo ich einmal hinsterb, wird auch nur sein ein Orten, wird sein im Westen vielleicht.